Dann machen wir jetzt mal eine kleine Gesangsübung. Ein Stück, das auch mal seinen Ursprung, jedenfalls teilweise seinen Ursprung in Wien genommen hat. Nämlich Was ist, ist. Wir haben ja eigentlich einen sehr schönen Raum hier. Wir sind eigentlich auch genug Stimmen, die vorhanden sind. Der Text ist auch relativ einfach, nämlich einfach, was ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Das ist alles. Das muss jetzt noch Maestro Alexandro mit Ihnen im Rhythmus einüben. Also, wenn ich singe, singt ihr mit, wenn der Chef singt, singt ihr nicht, okay? Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Was nicht ist, ist möglich. Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Was ist, ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Besser als Berlin, besser als Budapest. Ausgezeichnet. Das machen wir jetzt mal richtig. Ich muss immer den Text, ich habe immer Angst, ich vergesse den Text, deswegen. Ich habe immer dieses Alibi-Blatt in der Hand, wo ich ohne Lesebrille sowieso nichts erkennen kann. Salat und die Kantenkopfsalat. Gefängnis für uns, Postmann, für Fälschen und Verrat. Damit unser Einzel-Babylon-Stamme sich versteht. Wir wollen die